Glauben Sie denn, sicher zu sein davor, dass eine überdeckende Strafe von Allah über Sie kommt oder dass plötzlich die Stunde über Sie kommt, ohne dass Sie merken?